الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alle Sukwit Allah dem Herrn der Welten, Allah Segen und Heil und Barmherzigkeit, sondern unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist und der Einzige ist, den wir befolgen müssen und sollen und dürfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm gnädig sein, ihm Barmherzigkeit schenken und ihn mehr belohnen als er jeden anderen Propheten und Gesandten für die Vollbringung, für die Überbringung der Botschaft belohnt hat. Meine lieben Geschwister, ich möchte heute mit euch natürlich über die Zeit nach Ramadan sprechen, so wie es sich auch wahrscheinlich gehört. Diesen Monat, den wir alle genossen haben, dieser Monat, in dem wir zur Moschee Allahs nicht nur zurückgefunden haben, sondern wir haben es auch geschafft, uns regelmäßig mit diesem Haus Allahs zu binden. Herzlichen Glückwunsch zu jedem von euch, dessen Sünden vergeben worden sind. Und herzlichen Glückwunsch für jeden von euch, dem Allah subhanahu wa ta'ala die Tore der Vergebung geöffnet hat, für ihn eine neue Seite in seinem Buch geöffnet hat, die weißer ist als das weißeste Kleid, das du dir vorstellen kannst. Und ich denke, das ist der richtige Zeitpunkt, an dem man sich seinem Herrn zuwendet und ihm gegenüber seine Dankbarkeit äußert. Dass er uns so viel Lebenszeit geschenkt hat, diesen Monat erleben zu dürfen. Dass er uns die Gesundheit und die Kraft gegeben hat, in diesem Monat zu beten. Dass er uns vor allem den Glauben in unseren Herzen festgesetzt hat, sodass wir überhaupt diesen Glauben als gläubige Muslime erleben dürfen. Wir danken ihm von tiefstem Herzen und der Herr sagte, sinngemäß übersetzt, dass wenn wir ihm danken, dann wird er uns noch mehr geben. Wir danken ihm dafür, dass er uns den Erfolg verliehen hat, und dass er uns dabei unterstützt und geholfen hat, in diesem Monat aktiver zu sein als vorher. All dies, denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala, auf dass ihr die Anzahl der Tage vollendet, und das haben wir gemacht, alhamdulillah, Allah als den größten Lob preist, das haben wir ebenfalls gemacht, der Eid Nacht machen wir jeden Gebet, und auf dass ihr dankbar sein möget. Meine lieben Geschwister, alles hat einen Anfang und alles hat ein Ende von den Geschöpfen. Sowohl wenn du den Menschen als solches betrachtest, hat er einen Anfang und ein Ende. Aber auch die Zeit, der Tag hat einen Anfang und ein Ende. So lässt Allah die Nacht in den Tag übergehen und den Tag in die Nacht übergehen. Und Allah sagt, wahrlich, hierin ist eine Ermahnung. Hierin ist ein warnendes Beispiel für die Leute, die Einsicht besitzen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte das folgende Gleichnis, er sagte, an jedem Morgen geht jeder von uns los. Jeder von uns verkauft sich. Der eine verkauft sich, befreit sich hinterher wieder, kauft sich wieder frei. Aber der andere verkauft sich und zerstört sich. Möge Allah uns davor schützen und bewahren. Das ist das Gleichnis eines jeden von uns, jeden Tag. Meine lieben Geschwister, wir müssen natürlich in der Zeit nach Ramadan uns ein paar Fragen stellen und in uns gehen. Und die erste Sache, die wir uns selbst fragen möchten, ist die Frage, welchen Einfluss hat dieser Monat auf mich selbst gehabt? Wenn du sagst, Alhamdulillah, ich war im Monat aktiver als vorher, dann war das schon ein Erfolg. Wenn du sagst, ich war vorher und nachher genauso aktiv, dann sagen wir, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Deswegen sei ehrlich dir selbst gegenüber und frag dich, ob du es geschafft hast, in diesem Monat diesen Schirm zwischen dir und der Strafe Allahs aufzubauen. Ob du es geschafft hast, in diesem Monat gegenüber den verbotenen Dingen geduldig gewesen zu sein. Egal wie die Antwort ausfällt, aber sehe dir ehrlich gegenüber, dann weißt du auch, wo du ansetzen kannst. Meine lieben Geschwister, manche von uns profitieren von diesem edlen Monat Ramadan und erhoffen sich dadurch und nehmen sich vor, die Fehler, die sie gemacht haben, vielleicht im Umgang mit dem Ehepartner, vielleicht im Umgang mit den eigenen Kindern, mit den Nachbarn, mit wem auch immer von seinen Geschwistern, er nimmt sich jetzt vor, das für die Zukunft zu verbessern und aktiv gegen seine Fehler gegenzusteuern. Manche profitieren davon einen Tag lang, manche profitieren davon eine Woche lang, manche bis zum nächsten Ramadan und brauchen dann wieder die neue Aufladung, und manche von ihnen werden durch Ramadan ein neuer Mensch, weil sie plötzlich das, was sie Verbotenes gemacht haben, vollkommen beseitigen. Und ich möchte mich und euch daran erinnern, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Tore der Vergebung niemals schließt, bis die Sonne im Westen aufgehen wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und diejenigen, die Sünden begangen haben und hiernach bereuen und gläubig sind, wahrlich, dein Herr ist hiernach allvergebend und gnadenvoll. Und erinnert euch auch an die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wahrlich Allah, der Allmächtige und Ruhmvolle, streckt seine Hand bei Nacht aus, damit derjenige, der tagsüber Sünden begangen hat, sich ihm zuwendet. Und er streckt seine Hand bei Tag aus, damit derjenige, der bei Nacht gesündigt hat, sich ihm wieder zuwendet. Bis die Sonne vom Westen aufgeht. Und deswegen, liebe Geschwister, dieser barmherzige Gott und dieser gnadenvolle Herr, welchen Herrn außer Allah möchtest du denn gerne haben? Allah subhanahu wa ta'ala warnt uns in Surah An-Nahl 92 davor, dass wir die gute Tat, die wir aufgebaut haben, wieder kaputt machen. Denn die guten Taten werden doch in die rechte Waagschale gelegt. Dann ist doch klar, dass wenn du danach was in die linke Waagschale legen wirst, dass das irgendwann mal zum Gleichgewicht kommt, wenn nicht sogar die eine Waagschale die andere überwiegt. Möge Allah mich und euch davor schützen und bewahren. Meine lieben Geschwister, nehmt euch vor Allah subhanahu wa ta'ala in Acht. Und ich möchte betonen, dieses in Acht nehmen, also diese Taqwa, dass man zu den Muttaqin gehört, eines der gefährlichsten Versuchungen in der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala ist immer das andere Geschlecht. Und in Bezug auf die Männer ist es das Geschlecht der Frauen. Dieses ist eine Versuchung, für die Allah subhanahu wa ta'ala uns zwei klare Wege vorgezeichnet hat. Es gibt den einen klaren Weg, der halal ist und der zu Allahs Zufriedenheit führt. Und es gibt den anderen Weg, besser gesagt, es gibt die anderen Wege, die haram sind und die letztendlich zu den Satanen und zu der Hölle führen wird. Meine lieben Geschwister, nehmt euch davor stets in Acht und überlegt euch zweimal, mit welcher Person ihr in Kontakt tretet und welcher Person ihr eine Beziehung eingeht und mit welcher Person ihr euch unterhaltet und mit welcher Person ihr alleine seid und mit welcher Person ihr anschaut. Denn aus Erfahrung können wir aus dieser Moschee und auch anderen Moscheen sagen, dass das kleinste Übel aus solch einer verbotenen Beziehung ist, dass die Person nach jahrelangem Sündigen kommt in die Moschee und möchte einfach einen islamischen Vertrag machen, um sein Gewissen zu beruhigen. Das ist das kleinste Übel. Hat natürlich schon Kinder, die schon 20, 30 Jahre alt sind, und die Frau, natürlich ist sie Kafira, und er selbst, Allahu a'lam, wie oft er den Weg in die Moschee überhaupt findet. Das ist das kleinste Übel, und du kannst dir ausmalen, was das größte Übel ist, wenn man solche verbotenen Beziehungen eingeht, vor denen Allah und sein Gesandter ausdrücklich gewarnt haben. Und die sind so klar, diese Verbote, klarer als die Sonne im Himmel an einem wolkenlosen Tag. Meine lieben Geschwister, nehmt euch davor in Acht und seht euch vor Allah subhanahu wa ta'alas Zorn vor. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg gewähren und den Erfolg verleihen, dass wir ihm gegenüber aufrichtig sind und dass wir ihm gegenüber gehorsam sind, Allah subhanahu wa ta'ala. Denn alles Gute Alles Gute befindet sich in der Gehorsamkeit Allah gegenüber. Und alles Schlechte befindet sich darin, dass man ihm gegenüber ungehorsam ist. Wallahu tabarak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad.